Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Hallo und einen schönen herzlichen Tag, willkommen und so weiter und so fort bei das Elite-Dingsbums-Podcast-Teil mit dem Zeilenende und mich, dem Aushilfs-Jedi. Ich bin durch, es ist Sommer, es ist heiß, ich möchte jetzt ein Himbeereis. Willkommen, Glück auf. Heißt es nicht die Aushilfs-Jedi? Es ist mir sowas von egal. Wenn ihr das hier hört, sitzen wir beide ganz dick und fett am Pool, hängen die Füße in den Pool und lassen sie uns einfach nur gut gehen mit Margariten, Margarita und Maria oder sowas. Keine Ahnung. Ach Leute, es ist Sommer. Wuhu. Und das ist Zeit fürs Sommerloch. Ich dachte Sommerfest. Das Schöne ist, ich habe versucht, die allseits beliebte Internet-Müllspende mal aufzufordern, ich habe ihn gepromptet und habe ihn darum gebeten, mir ein Sommerloch-Quiz zu erstellen. Ach du Scheiße. Können wir nicht einfach nächstes Jahr ein Sommerfest machen, wie jedes anständige Unternehmen auch? Ja, jetzt warte kurz. Ich hab die vier typischen Sommerloch-Themen angegeben. Ja. Tiere. Ja. Das Quiz zu den Tieren war tatsächlich okay. Okay. Das ist schön. Frage 1. Dann. Womit hat mein Freund die Katze betäubt? Zweitens. Die zweite Kategorie war Verschwörungstheorien. Das ist ein Sommerloch-Thema? Ja, natürlich. UFO-Sekte will Hitler klonen, ist ein Klassiker. Ach so, ich dachte irgendwie CDU ist demokratisch oder so. Das ist jetzt kein Sommerloch-Thema, aber auch eine Verschwörung. Naja, aber das war so die eine der Klassiker. Du merkst schon, die Sommerloch-Themen sind irgendwie immer Scheps. Aber passen ja perfekt zu uns, weil wir haben ja auch über Verschwörungen schon gesprochen. Und über Tiere. Das dritte Thema wäre seltsame Gesetzesvorschläge. Ich dachte, die kommen nur während Fußballweltmeisterschaften. Nee, die kommen immer im Sommer, solche ganz kruden. Also in der Zwischenzeit nicht mehr, weil wir ja neuerdings irgendwie es schaffen, über den Sommer hinweg auch irgendwelche Skandale oder irgendwelche Korruptionsaffären zu zerren und zu ziehen. Mhm. Und abgesehen davon ist immer irgendwas. Also es ist ja entweder Fußball-EM-Frauen, Fußball-EM-Männer, Fußball-WM-Frauen oder Fußball-WM-Männer. Dann ist auch mindestens noch einmal Olympia. Die Tour de France ist jedes Jahr. So und ein dann, Stress. Und dann sind auch noch Oasis wieder vereinigt. Ja, eben. Und dann habe ich Nummer 4 gesagt und Nummer 4 war Menschen, die sich halbnackt auf irgendwelchen Magazinen ablichten haben lassen oder nackt auf irgendwelchen Magazinen ablichten lassen. Okay. Gut. Ich habe diese 4 Quizze dann mal mir durchgeschaut und dachte mir so, na, bei den Tieren, das könnte auch durchaus valide sein und es könnte auch durchaus passen. Mhm. Bei den Verschwörungstheorien war es dann so, das sah schon alles okay aus, bis auf so 2 Punkte, wo ich mir dachte, weiß ich nicht. Dann, bei den Gesetzen, hat er mir vor allem weirde Gesetze aus Amerika gebracht, also dieses, keine Ahnung, du darfst in Kansas keine Kuh in der Badewanne schlafen lassen oder sowas. Mhm. Man darf in Kansas mit seinem Haus nicht nach Ost fliegen, das ist gesetzlich verboten. Siehst du mal. Und dann kamen die nackten Tatsachen. Und die waren alle gelogen. Und da war dann unter anderem zum Beispiel die Frage, wer war das erste Covermodel auf der Playgirl? Okay. Und da waren dann vier Optionen und eine davon war Ralf Bauer. Okay. Also wärst du drauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Also nicht auf das Bild gekommen, sondern hättest du es gewusst. Ich hätte es nicht gewusst, natürlich nicht. Die Playgirl ist nicht meine Standardliteratur, weil da sind die Interviews nicht so gut drin gewesen wie im Playboy. Okay, auf alle Fälle diese Geschichte. Ich hab dann der allwissenden Müllhalde also gesagt, hey, weißt du was? Mach doch mal Folgendes. Du hast mir jetzt hier vier Quizze gestellt. Kannst du die mal kurz auf Validität und korrekt prüfen? Mhm. Und nein. Also können tut sie es und nein, ganz viel davon war einfach nicht reliabel. Also das mit den Tieren war soweit okay. Das mit den Verschwörungstheorien nicht so ganz. Unter anderem gab es da auch etwas mit dem Hamster von dem Premierminister oder sowas. Also ja. Das war irgendwie seltsam. Aber dafür dann die nackten Tatsachen waren fast alle auf, jetzt pass auf Vermutungen, wo ich dann sagen muss, warte mal, also das müsste doch eigentlich so das ziemlich valides, nachprüfbares sein, weil die Cover existieren ja irgendwo in diesem Internet. In der Regel wurdest du mit diesen Covern gefüttert, liebe allwissende Scheißhalde. Und bei den weirden Gesetzen war es dann so, ja, das ist eher so vom Hörensagen, diese Gesetze gäbe es. Und da habe ich mir gedacht, okay. Aber so viel Vorbereitungszeit ja. Gönne ich mir dann doch, dass ich doch nochmal was anderes mache. Ich habe also nochmal einen Chat geöffnet und das einfach nochmal versucht. Und daraufhin hat es mir dann Ergebnisse gebracht, wo ich mal dachte, okay, A, das ist zu banal. B, das ist zu kurz, C, das Ding, und D war einfach auch wieder so mit, nee, kann ich nicht. Und ich dachte mir so, cool, aber schön, dass wir mal drüber geredet haben. So viel zum Thema Quizvorbereitungen mit Kai. Mhm. Ich sag mal so, gelogen, zu kurz und zu banal klingt so wie alles, was ich im Online-Dating ertragen musste. Ah, herrlich. Gut, ich habe jetzt also folgenden Plan. Ja. Kurz, banal, klingt schon richtig gut. Und das Falsche können wir ja sowieso immer sagen. Also habe ich mir jetzt einfach 15 sommerliche Gossip-Themen geben lassen. Mhm. Und wir sprechen über jedes dieser Themen 6 Minuten und dann ist der Timer da und dann ist das Thema auch durch und wir sprechen über das nächste Thema. Okay. Okay. Ich würde vorschlagen, du machst mal deine Picks, also 1 bis 15. Ja. Ich picke 1 bis 15. Ich picke die 7. Du pickst 7, okay. Weiter? 3. Muss ich jetzt wieder? Ja, du sollst 3 Stück picken. Ach so, sag das doch. 13. 7, 13 und? 5. Okay, 7, 13 und 5. Dann sprechen wir jetzt über die 7, dann die 13 und dann die 5, jeweils 6 Minuten. Und nach 6 Minuten starte ich einfach wieder den frischen Timer und wir beginnen mit einem anderen Thema und wenn alle 3 Themen durch sind, dann sagen wir Tschüss und in der nächsten Folge machen wir das genauso und in der übernächsten Folge machen wir es genauso und in der 4. Folge für den Sommer machen wir es genauso und dann ist der Sommer rum und wir kehren zurück in alter Frische und sind happy und glücklich. Das erste Mal, dass wir sowas wie Erwartungen wecken und dann auch noch tatsächlich den Plan haben, die zu erfüllen. Okay, lass uns beginnen. Ich starte den Timer jetzt. Mhm. Timer läuft und wir sprechen über die 7. Star-Urlaube. Wer gibt zu viel aus für wenig Stoff? Also sind wir ja doch bei nackten Tatsachen. Geht's jetzt darum, mit welchen Stars wir schon Urlaub gemacht haben? Mit welchen Stars hast du denn schon Urlaub gemacht, lieber Osif Sidi? Erzähl mal. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt schon mal jemals einem Star irgendwie im Urlaub begegnet bin. Also ich war ja auf Malle, aber da war ich viel zu jung. Aha. Für Stars und viel zu weit weg von jeglichen Orten, die sich dort als, ja, Star-affin bewiesen haben. Ich saß mal im Zug neben einem CDU-Abgeordneten. Gilt das? Das kommt darauf an, ob der eine Funktion hatte. Naja, ich war sowieso pendeln, damit war es ja kein echter Urlaub. Gibt's denn bei dir das irgendwelche Star-Urlaube? Ich meine, du wirst ja sicherlich irgendwie, wenn du da an der Nordsee und an der Ostsee unterwegs warst mit deinen Eltern, vielleicht, keine Ahnung, Ralf Bauer beim Surfen begegnet sein. Nee, und mit Politikern kann ich ja auch nicht dienen, weil die Kanzlerinnen dieser Republik ja irgendwie nie an der Nordsee und an der Ostsee Urlaub gemacht haben, sondern immer irgendwo anders unterwegs waren. Das sieht also sehr mau aus. Ich war sehr viel auf Star Trek Conventions, da musste ich mir immer irgendwie ein, zwei Tage Urlaub nehmen. Da waren dann die Stars, aber das zählt ja auch nicht so richtig, oder? Nee, irgendwie. Und die Frage ist ja eigentlich auch, wer gibt zu viel aus für zu wenig Stoff? Das ist so das Witzige. Ich glaube, wir sind in einem Alter, wo das einfach so gar kein Thema mehr spielt, oder? Wir leben in einem Zeitalter, wo es Onlyfans gibt, wo sich die Frage sowieso nicht mehr stellt. Also wer möchte, kann den Wendler halt, sowohl den großen Wendler als auch den kleinen Wendler für kleines Geld sehen. Ich glaube, es ist großes Geld. Also ich habe nicht genau recherchiert, aber so meistens ist das doch irgendwas zwischen $29, oder? Der Wendler ist jetzt, glaube ich, nicht so viel teurer. Ich habe mal irgendwann bei Lästerschwestern den Podcast reingehört und die haben, glaube ich, auch damals ein Vermögen, in Anführungszeichen, verhältnismäßig ausgegeben, ja gut, Zugriff auf den Kanal zu bekommen. Die sind halt auch Fans, die haben dann 20 oder 30. Nein, die sind keine Fans, die haben einfach nur recherchiert, die wollten einfach nur mal wissen, was er überhaupt macht. Die haben wahrscheinlich das Jahresabo gleich abgeschlossen. Nein, die haben wirklich nur einmal Geld ausgegeben mit der Firma von dem Typen, der den Podcast leitet, der hat eine eigene Firma. Okay. Der konnte das als Betriebskosten absetzen, dass er den OnlyFans-Account vom Wendler abonniert hat. Geiler Scheiß. Ich glaube, ich mache auch eine Firma auf. Ja, der hat halt einen Podcast damit am Laufen, deswegen, wie gesagt, Lästerschwestern, ich weiß nicht, ob die was sagen? Nee, tatsächlich nicht. Sind das Stars? Ja, also machen Rob die Bubble Urlaub? Ist relativ bekannt. Rob Bubble ist relativ bekannt und angefangen hat er mit David Hein, ich weiß nicht, okay. Den kennst du auch, David. David Hein macht viel Film und Co-Reviews und so Zeugs und auch ein bisschen Gaming-Reviews. Und die haben angefangen mit der Nummer, dann ist David ausgestiegen, dann hat er es lange mit Wechselnden gemacht, dann hat er es jetzt mit Lisa Ludwig gemacht. Und also Lisa Ludwig ist ja wohl auch ein Künstlername, oder? Also das so heißt doch niemand. Hallo, ich bin Lisa Ludwig und ich ziehe mich jetzt für Sie aus. Nein, sie zieht sich nicht aus, hallo? Ist ein Podcast, woher willst du das wissen? die hat unter anderem fürs Vice Magazine, glaube ich, geschrieben. Ja gut, das klingt auch wie irgendwas, wo man sich auszieht. Gut, aber ich merke schon, wir kommen da irgendwie nicht auf einen Nenner. Was? Naja, du hast jetzt nicht gesagt, ob die Urlaub machen. Na, insgesamt, wer gibt zu viel aus für zu wenig Stoff? Keine Ahnung, meine Schwierigkeit ist, ich habe noch nicht mal mehr irgendwie eine Gala oder sowas zur Hand. Die Gala. Ja, ich habe zu wenig Haare, um noch die Gala in die Hand zu nehmen. Vielleicht sollten wir uns darauf committen, dass wir nächstes Jahr einfach irgendwie Urlaub in Saint-Tropez machen und dann können wir die Geissens beobachten und vielleicht haben die zu wenig Kleidung an oder zu viel. Man weiß es ja nicht. Aber weißt du, was das Witzige ist? Man sagt mir doch nach immer, ich weiß über jeden Scheiß irgendwie was. Das siehst du mal, so ein Scheiß, über sowas weiß ich nichts. Ja, das stimmt. Also man sagt dir ja zwei Dinge nach, nämlich, dass du über jeden Scheiß was weißt und aussiehst wie George Clooney und eins davon ist halt gelogen, ne? Ja, machst ja du gut, also ich könnte jetzt natürlich erzählen, wer in Saint-Tropez ist, aber... aber das möchtest du nicht. Oder... keine Ahnung, warst du denn schon mal so an so, außer Malle, auf so typischen Promi-Jet-Set-Plätzen? Warst du mal in Ischl oder sowas? Gilt Jersey? Weiß ich nicht, das ist ein Offshore-Paradies, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Das sind die diskreten Reichen. Och, naja, ich war schon in St. Peter-Ording, dem Wohlstandssurfer-Paradies für Deutsche, die jetzt nicht irgendwie auf Sylt rumgammeln wollen. Ansonsten, naja, Stuttgart halt. Stuttgart ist doch Stuttgart Jet, ist der Jet Set für Schwaben. Alicia Keys war in Affalterbach, um den neuen AMG zu präsentieren, ja. Und ich glaube, jetzt am Samstag war irgendwie Mercedes-Benz Erlebnistag mit ganz vielen G-Klassen. Das ist einfach total toll. Das ist only in Stuttgart. Wenn Only Fans in Stuttgart. Okay. Ja, genau. Also wenn hier die Dings. So, du hörst es? Du hast es gehört? Nee, tatsächlich höre ich den nicht. Du musst also brutal dazwischen schreien, wenn der. Ja, ich schreie brutal dazwischen. Jetzt höre ich ihn. So. Also. Wir sprechen über Thema 13. BFF-Streit im Urlaub, wenn 30 Grad plötzlich 30 Gründe zum Zoff liefern. Und ab die Post! Bist du jemals mit deinem BFF in Urlaub gefahren? Nee. Ich weiß, dass wir mit einer guten Freundin meiner Mutter damals im Malle-Urlaub waren. Aber ich glaube, da gab's auch keinen großen Streit. Ja. Ja gut, so ein Sangria-Eimer ist halt auch groß. Ich glaube aber, warst du denn mal mit deinem besten Freund oder mit deiner besten Freundin im Urlaub? So richtig im Urlaub nicht. Also mal so 2-3 Tage irgendwo hingefahren, übernachtet. Ja, aber das war mehr so mit Aktivitäten verbunden, so das Hotel Europa Park und dann halt Parkbesuch. Aber nee, ich hasse es, mit anderen Leuten in Urlaub zu fahren. Also vor allen Dingen, wenn ich mit denen keinen Geschlechtsverkehr habe. Selbst mit Geschlechtsverkehr kann doch so ein Urlaub mit Menschen stressig sein. Ja, das geht einigermaßen, aber ja, der Geschlechtsverkehr macht vieles besser. Naja, ich kann dazu sagen, dass das Schöne ist halt, wenn du gemeinsame Aktivitäten hast, die quasi gemeinsame Zeit bedeuten, aber dann halt auch Zeit ohne einander, die dann quasi so ein bisschen Flexibilität und Ruhe bieten, ja, dann ist das schön. Ja, das kann durchaus sein. Das muss ich noch machen. Wahrscheinlich irgendwann. Wir waren auf Menorca und auf Menorca gab es, wir hatten da gar keinen Stress an dem Tag, aber da gab es so eine Höhle. Mhm. Die war um die Ecke von unserem Hotel, also um die Ecke so, keine Ahnung, 5 Kilometer ins Landesinnere marschieren halt. Und das Schöne war, ich habe mir damals tatsächlich an dem Tag einfach meine Sachen zusammengepackt, also so Wasser und ganz viel Wasser. Und habe mir dann Mucke oder einen Podcast auf die Ohren geschmissen und bin dann einfach ins Landesinnere marschiert. Und als ich dann irgendwann so in die Natur kam, wo ich mir dachte, okay, hier ab hier kann man auch mal die Natur einfach so akustisch genießen, habe ich dann die Podcast-Stöpsel weggepackt und gedacht, so, und jetzt spazierst du hier einfach ohne Musik und ohne alles drum und dran hoch und habe mir dann so die Natur angehört. Also so, keine Ahnung, am Anfang läufst du ja immer so bei solchen Sachen immer an Straßen lang oder so an offenen Feldwegen und denkst du so, ach ja, komm. Wenn du dann so in die Pampa kommst, so, wo du links Holz, rechts Holz und in der Mitte einfach nur Weg und dann geht's doch schön bergauf, da willst du dann schon. Und das Schöne war, ich bin da auf dem Weg da hoch dann auch Leuten begegnet, die wir aus unserem Hotel kannten. Mhm. Und ich meine so, ey, na, wie war's? Ist geil da oben? Die so, nö, wir haben's nicht gestoppt. Wir drehen rum. Und dann bin ich hoch in die Höhle, hab mir die angeschaut, bin dann zurück ins Hotel und hab mir das alles wunderschön angeschaut. Und ich kam dann natürlich an und die haben natürlich im Hotel quasi so diesen, boah, das war schon schlimm. Und die Liebste hatte natürlich riesig Sorgen, weil wenn da Menschen kommen, die sagen, so schlimm, dann denkt sie sich, ja gut, könnte halt schlimm sein. War gar nicht schlimm. Ich kam dann retour. Und die haben so, hey, ja, und, oh, Mittagessen, hey, jetzt erstmal ganz viel trinken, du warst jetzt so lange in der Sonne. Ich dachte mir so, das weißt du doch gar nicht. Du weißt doch nicht, wie lange ich jetzt in dieser Höhle rumgegammelt bin oder sowas. Da war der andere Tag, an dem ich am Strand 3 Kilometer bis zu diesem supergeilen Strand oder an diesem supergeilen Strand lang bin. Viel schlimmer, weil da bin ich 3, 4 Kilometer in der prallen Sonne im heißen Sand gelaufen und auf dem Rückweg genau die gleiche Scheiße. Also du hattest da keine Chance, irgendwo im Schatten zu laufen. Du konntest natürlich die Füße ins Wasser stecken vorne mal und am Strand langlaufen und da so ein bisschen die Füßchen kühlen oder sowas. Aber ansonsten hattest du da keine Chance. Und das war ein viel heftigerer Tag, weil, wie gesagt, keine Chance, dich auch nur irgendwie mal im Schatten abzukühlen. Mhm. Oder einfach nur stehen zu bleiben und im Schatten stehen zu bleiben. Das gab's nicht. War definitiv die Zeit vor AirTags, weil sie nicht wissen konnte, wie lange du in der Höhle warst. Ja, aber ich glaube, solche Ausflüge können dann auch ganz stark entkrampfen. Schlafen ist total super. Also nicht nur miteinander, sondern auch einfach nur schlafen. Dann hat man auch nichts miteinander zu tun. Tut man ja auch viel zu wenig. Ja gut, manchmal werden ja Menschen auch im Urlaub krank. Dann müssen sie sowieso ganz viel schlafen. Ja, genau. Oder so krank, dass sie halt kostenlos nach Hause transportiert werden. Aber ich streite mich ja sowieso eigentlich sehr ungern. Also von daher, und im Urlaub habe ich noch... Wer musste denn abgeholt werden, wenn er krank ist? Ich musste tatsächlich mal einen Urlaub früher abbrechen, weil meine Reisebegleitung erkrankt ist. Also da sind wir noch selber gefahren, aber da sind wir einen Tag früher abgereist. Na dann. Für ein bisschen schade, weil dann hätte ich noch, sonst hätte ich noch mal mehr gesehen, aber man kann ja nicht alles haben, nicht? Aber jetzt wissen wir auch, warum das ein ehemaliges Techtelgemächtel ist. Weil ich damals früher aus dem Urlaub nach Hause musste. Ich bin überhaupt gar nicht nachtragend. Und gleich wird's bimmeln. Das war ja... Hörst du's? Bimmeln. Punktlandung. Natürlich. Wir können einfach total pünktlich sprechen. Nun gut, dann ist jetzt und Thema... last but not least ist 5. Was ist Thema 5? So, und los geht's. Thema 5. Beachbody Wahn oder Self-Love? Was ist echt und was nur Hashtag? Pet. Beachbody Wahn oder Self-Love? Was ist echt und was nur Hashtag? Also wenn ich einen Beachbody hätte, dann würde ich den jeden Tag lieben. Aber das ist ein anderes Thema wahrscheinlich, oder? Ich frage mich gerade, warum es denn den Hashtag Beachbody Self-Love nicht gibt. Ja. Why not? Also ganz ehrlich. Ja, eben. Ja, nee, also ich staune ja immer noch über dieses Selbstakzeptanz und Selbstliebe Phänomen der letzten Jahre. Ich auch. Also ich habe Selbsthass als mächtige Antriebsfeder kennengelernt. Erzähl mehr. Adolf Hitler ist das beste Beispiel. Hat die ganze Welt in Brand gesetzt und verändert durch Selbsthass. Ach, das war Selbsthass? Das war Selbsthass. Definitiv. Aber darüber können wir mehr in unserem Psychologie-Podcast sprechen. Ja, aber wir reden ja gerade von Selbstliebe und Beachbody. Und ja. Ich weiß jetzt nicht, wo du da Hitler einsortierst. Hitler hatte auch einen Beachbody bestimmt. Ein Beachbody oder ein Beachbody? Ein beides. Aber jeder Mensch hat einen Beachbody. Aha, er ist nur versteckt unter ganz viel Schmerz. Naja, also ich weiß ja nicht, wie du das machst, wenn du an den Strand gehst. Aber ich nehme mein kleines Bäuchlein immer mit an den Strand einfach. Den lasse ich nicht zu Hause. Also ist das quasi wenn ein Beachbody. Ja, aber es wird ja schon was anderes damit gemeint. Also das ist mir egal. Ja, aber lass mal kurz noch das Thema Self-Love, dann, weil, wenn, bevor wir jetzt uns hier in Hitler verlieren wieder. Reden wir jetzt über Onani oder irgendwie, was? Nein, aber tatsächlich, diese Selbstliebe, Selbstakzeptanz-Ding, was mich immer wieder schockiert, ist, wie sehr das doch in ein, ja, lass mich doch, ja, du darfst gar nichts sagen. Verfällt, weißt du? Ich merke das, also es gibt ja online dieses, so ein bisschen immer diese Diskussion, dass wenn du mit Krankheiten zum Arzt gehst, Ärzte die immer erstmal sagen, jetzt nehmen sie erstmal ab und dann gucken wir. Mhm. Im Zuge von Ärzte haben wir heute sowieso keine Zeit für niemanden, für nichts und deswegen müssen sie greifen sie zu solchen Methoden, um quasi das Thema irgendwie zumindest insofern zu klären, dass sie sagen können, wir genau. haben eigentlich erstmal einen Schuldigen identifiziert. Es gibt natürlich ganz viel. Weiß ja bekanntermaßen jeder, dass so ein grippaler Infekt durch Übergewicht ausgelöst wird. Na, das jetzt nicht, aber es gibt ja ganz viele Sachen, wo quasi induziert durch Übergewicht angeblich dahinter steht. Mhm. Und das Interessante ist, es gibt ganz viele Leute, die dann natürlich auch behaupten, sie gehen zum Arzt und werden deswegen direkt vom Arzt heimgeschickt, im Sinne von, jetzt nehmen sie erstmal ab, dann gucken wir mal. Also es liegt an ihrem Übergewicht. Dass Ärzte da nicht mehr genau hinschauen, eine Sache, aber auf der anderen Seite, so dieses, ich muss dann gar nichts, also der Arzt hat mir auch gar nichts zu sagen, wo du noch denkst, na Brudi, das ist dein Körper, klar, der hat dir nichts zu sagen, aber du musst dann damit leben, dass du die Scheiße an der Backe hast. Also keine Ahnung, wenn du extrem hohen Blutdruck hast, klar kannst du sagen, mein Arzt hat mir nichts zu sagen, ich nehme meine Blutdrucktabletten nicht. Wenn dir allerdings dann irgendwann halt der Arsch zuschnappt wegen zu hohem Blutdruck, dann, oder wenn du irgendwelche Schäden dadurch hast, dann schade für dich. Ich stelle mir gerade vor, wie der Arsch zuschnappt wegen zu hohem Blutdruck. Das ist so ein bisschen so die Vorstellung wie die Pflanze aus Mario, die so Maul auf, Maul auf, Maul zu, einfach, oh Gott. Es ist wirklich Zeit, dass wir Urlaub machen, oder? Ja, wir sind ja jetzt quasi eigentlich während dieses Podcasts längst im Urlaub. Also wenn das Ding läuft, liegen wir irgendwo am Strand oder. Wir hätten diese Folge mit dem BFF in den Urlaub einfach nach dem Urlaub aufnehmen sollen, damit wir was zu erzählen haben. Nee, wir gehen ja weiterhin nicht mit dem BFF in den Urlaub, oder? Ich wollte jetzt die Illusion ein bisschen aufrechterhalten, dass wir gemeinsam irgendwie in Schottland wandern gehen. Und unsere Bitch-Buddies danach an den Bitch legen. Naja, also schnell geklärt. Ja, also wie geht's deinem Beach-Buddy? Ich hab sowas nicht. Ich gehe aber auch nicht so wirklich viel an den Strand. Okay. Das eigentlich Witzige ist ja, dass wir jedes Jahr uns irgendwo einen Urlaub nehmen, wo irgendwie ein See mit Strand in der Nähe ist oder sonst irgendwas. Und dann geht man da, keine Ahnung, ein oder zweimal hin und das war's dann. Den Rest der Zeit verbringt man irgendwie mit durch die Gegend ballern und sich irgendwelche schönen anderen Dinge anschauen. Also wir werden dieses Jahr am Chiemsee sein. Ja, der ist auch nicht so schwimmschön. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Wir werden da nicht, vielleicht werden wir dieses Jahr dann tatsächlich 5 oder 6 Strandtage da einlegen und dafür halt wenig anderes angucken. Keine Ahnung, vielleicht machen wir irgendwann mal kurz rüber nach Österreich oder sowas. Pass auf, dass sie euch wieder zurücklassen. Das ist unsere Glocke. Das war die Glocke. Wir sagen vielen Dank. Wir sagen vielen Dank und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Show muss sein. Show muss sein. Dann heißt es Bühne frei, da sind wir mit dabei. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.